HR2 Kultur. Archivschätze. Heute mit dem Festakt zur Wiedervereinigung in der Paulskirche am 3. Oktober 1990. Am Tag der Wiedervereinigung rückte die Frankfurter Paulskirche wieder ins Zentrum. Ihre Bedeutung als Wiege der Demokratie sollte betont werden. Deshalb fand hier der Festakt zur Wiedervereinigung statt. Sie hören jetzt einen Mitschnitt vom 3. Oktober 1990 in Auszügen. Es sprachen der damalige Frankfurter Oberbürgermeister Volker Hauff, Ernst Brender, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, und der Politologe und Publizist Alfred Grosser. Reporter war Holger Senzel. Sie hören im Hintergrund die Glocken der Paulskirche, sie läuten diesen Festakt ein, so wie sie am 18. Mai 1848, also vor nunmehr 142 Jahren, den Abgeordneten des ersten frei gewählten gesamtdeutschen Parlamentes das Geleit gaben in diese Wiege der deutschen Demokratie, wie die Paulskirche hier auch genannt wird. Musik von Johann Sebastian Bach wird gleich erklingen, um diese Feier hier einzuleiten, und wir werden dann in den nächsten 2 Stunden Ansprachen hören von Frankfurts Oberbürgermeister Volker Hauff und von Professor Ernst Bender, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes. Und es werden sprechen der Publizist Alfred Grosser sowie der Präsident des Europäischen Parlamentes Enrique Baron Crespo. Es gab am Anfang hier eine kleine Demonstration. Etwa 100 junge Leute aus dem linken Spektrum haben sich versammelt, haben Sprechchöre gerufen, als die Prominenten aus Politik und Wirtschaft in die Paulskirche einzogen, wie deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Es wurde eine Flagge mit Hammer und Zirkel, also der DDR, hochgehalten. Eine bundesdeutsche Flagge wurde verbrannt. Aber mittlerweile scheint sich diese kleine Demonstration vor der Paulskirche aufzulösen. Warum überhaupt ein solcher Festakt in Frankfurt, wo doch salopp gesagt die Musik der deutschen Wiedervereinigung in Berlin spielt? Das haben sich viele gefragt, und die Antwort gibt eben die Paulskirche selbst. Sie ist eben wie kein anderes Gebäude Symbol für die deutsche Einheit. Zum ersten Mal sollte hier die Kleinstaaterei überwunden, eine Verfassung für Deutschland, für das gesamte Reich geschaffen werden. Die 830 Abgeordneten, sie erstrebten denn auch vieles von dem, was wir heute erreicht haben: eine parlamentarische Verfassung, rechtsstaatliche Verhältnisse, den Schutz des Einzelnen und der Minderheiten, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsrecht, die Teilnahme des Bürgers an allen Entscheidungen des Gemeinwesens und eben den nationalen Staat. Was dabei herauskam, die erste deutsche Reichsverfassung, gilt bis heute als vorbildlich. Am 28. März 1849 wurde diese Verfassung unter heftigem Glockengeläut verkündet. Friedrich Wilhelm IV. Zum deutschen Kaiser gewählt, doch die Krone aus Frankfurt, die er knapp als Schweinskrone bezeichnete, die wollte er nicht. Es beginnt in diesen Sekunden der Festakt mit Musik von Johann Sebastian Bach. Das musikalische Opfer wird gespielt, eine Fuga in der Bearbeitung von Anton von Webern. Ich sagte gerade, Friedrich Wilhelm IV., er wollte die Krone nicht, er verachtete die Demokratie, und Prinz Wilhelm, der dann wirklich deutscher Kaiser wurde, er kommentierte höhnisch voller Verachtung für den Parlamentarismus: Wer in Deutschland regieren will, der muss es sich erobern. A la Gagern geht es nun mal nicht. Heinrich von Gagern war der erste Präsident der deutschen Nationalversammlung. Doch auch wenn die erste demokratische Verfassung für das gesamte Reich niemals in Kraft trat, wenn die Paulskirche also letztendlich scheiterte, ihre Symbolkraft hat sie nie verloren. Diese Symbolkraft beruht darauf, so hat es Theodor Heuss einmal formuliert, dass die Deutschen zum ersten Mal hier in ihrer Geschichte sich sinnenhaft das Wollen der Einheit fassen konnten. Und US-Präsident John F. Kennedy hat 1963 hier betont, kein anderes Gebäude in Deutschland habe begründeteren Anspruch auf den Ehrentitel der Wiege der deutschen Demokratie. Vielleicht zum Schluss noch ein paar Worte zur Geschichte dieser Wiege deutscher Demokratie. 1852, nach dem Scheitern des Parlamentes, wurde die Paulskirche der Gemeinde zurückgegeben. 92 Jahre lang diente sie fortan, wofür sie gebaut worden war, als Gotteshaus. 92 Jahre deutscher Geschichte, die sie dann im März 1944 einholte. Bis zu den hölzernen Fundamenten brannte die Kirche aus. Kahl blieben nur die Umfassungsmauern der ausgebombten Kirche stehen. Doch schon 1947 begann der Wiederaufbau. Und vor 3 Jahren dann ist die Paulskirche noch einmal renoviert worden, bekam eine neue Orgel und vor allem machten die Architekten Schluss mit einem Übel, unter dem bereits die 830 Abgeordneten der ersten Nationalversammlung gelitten haben, der schlechten Akustik. Die war nämlich stets so miserabel, dass die Parlamentarier Mühe hatten, sich überhaupt zu verstehen. Jetzt, durch einen neuen, speziellen Innenputz, trägt bereits ein Flüstern am Rednerpult bis in die letzte Reihe. Und auch die Musik, wir hören es im Hintergrund, kommt besser zur Geltung. Und natürlich hängen heute zwischen den Rundbogenfenstern der Paulskirche nicht 11, sondern 16 Flaggen. Hinzugekommen nämlich sind die Fahnen der 5 neuen Bundesländer der ehemaligen DDR. Ein historischer Rahmen also für diesen Festakt am Tag der deutschen Einheit. Und wenn gleich in wenigen Minuten die Musik von Johann Sebastian Bach ausklingt, dann wird zunächst Frankfurts Oberbürgermeister Volker Hauff zu den Gästen in der Paulskirche sprechen. Und es tritt nun der Frankfurter Oberbürgermeister Volker Hauff ans Rednerpult, um hier seine Ansprache an die versammelten Gäste, etwa 1000 werden es sein, zu halten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein erster Gruß gilt den heutigen Festrednern, die zu uns gekommen sind. Ich grüße sehr herzlich den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Herrn Baron, grüße Herrn Professor Rosaire aus Paris und mein Gruß gilt Ihnen, Herr Bender aus Karlsruhe. Sehr verehrter Herr Staatsminister Draghese und Koch, Herr Landtagsvizepräsident Klaus, Herr Doyen des konsularischen Korps, Herr Pinto Bazzurco-Wittler, Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Stadt Frankfurt am Main möchte mit diesem Festakt hier in der Paulskirche, diesem historischen Ort, wenn man so will, der Wiege der deutschen Demokratie, daran erinnern, dass die deutsche Einheit am Anfang jedenfalls der Idee der Demokratie verpflichtet war. Wir feiern diesen 3. Oktober 1990, diesen Tag der deutschen Einheit, diesen Tag der Freude in Dankbarkeit, vor allen Dingen in Dankbarkeit und Verbundenheit mit den Menschen, die diese friedliche Revolution oft mit großem persönlichem Risiko erfolgreich betrieben haben. In Dankbarkeit für unsere europäischen Nachbarn im Westen wie im Osten. Ich begrüße an dieser Stelle ausdrücklich die Vertreter der 4 alliierten Mächte, die Herren Generalkonsule der Vereinigten Staaten von Amerika, Herr Schostal von Großbritannien, Herr Manrau von Frankreich, Herr Potier. Es ehrt uns, dass unter uns auch eine Delegation des Sowjets der Stadt Moskau weilt unter der Führung des stellvertretenden Herrn Oberbürgermeisters aus Moskau. Ich begrüße Sie in unserer Paulskirche als Freunde in unserem gemeinsamen Haus Europa. Der Kampfruf aus dieser Paulskirche im Jahr 1848 war nicht der Kampf gegen andere, sondern der Kampfruf der Paulskirche war damals Freiheit. Diese demokratische Wurzel der Idee der deutschen Einheit ist trotz des Scheiterns des Paulskirchenparlaments nicht erlöscht. Das ist die Tradition, an die wir heute wieder anknüpfen wollen, entsprechend den schönen Satz von Jean Jaurès: In der Tradition leben heißt nicht die Asche aufbewahren, sondern das Feuer am Leben erhalten. Das Feuer am Leben erhalten, das ist dann auch eine klare Absage an die aggressiven deutschen Feindbilder nach innen und nach außen. Eine Absage an die Überheblichkeit deutscher Nationalisten, die sich über andere Völker Europas, gegenüber anderen Kulturen und gegen innere Gegner meinten, erheben zu können. Diese Überheblichkeit hat die ursprünglichen Ideen der Frankfurter Paulskirche verraten und in den Schmutz getreten. Ich glaube nicht, dass in der Zukunft etwas Gutes entstehen wird, wenn wir die Vergangenheit vergessen. Mit dem Zentralrat der deutschen Juden bin ich der Auffassung, dass wir gerade an diesem Tag auch die Verantwortung für die Jahre 1933 bis 1945 für den Holocaust übernehmen müssen, auch dann, wenn die Forderung des Zentralrates, dieses ausdrückliche Bekenntnis in den Einigungsvertrag aufzunehmen, nicht erfüllt wurde. Der Übel größtes ist die nicht beweinte Schuld. So Johann Wolfgang von Goethe. Der Übel größtes ist die nicht beweinte Schuld. Lassen Sie mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle noch einen Moment innehalten. Ich mache mir auch ausdrücklich die Forderung zu eigen, dass unser Land sich bereit erklären sollte, und zwar ohne irgendwelche Quotierungen und Begrenzungen, die Juden, die heute aus der Sowjetunion ausreisen wollen und hierher kommen wollen, weil sie dort vom Antisemitismus bedroht sind oder sich bedroht fühlen, hier in der Bundesrepublik aufzunehmen. Ich bin nicht in der Lage, Gesetze außer Kraft zu setzen und will das auch nicht tun. Ich werde sie respektieren. Ich bin auch nicht in der Lage, Regierungsentscheidungen zu revidieren. Das kann ich nicht. Aber ich bin entschlossen, hier bis an die Grenze der Legalität zu gehen. Die Stadt Frankfurt, vergessen wir das bitte nicht, hatte bis 1933 eine jüdische Gemeinde mit 36.000 Mitgliedern. 100 haben den Holocaust in Frankfurt überlebt. 5.000 jüdische Bürgerinnen und Bürger leben heute wieder in unserer Stadt. Diese Bereitschaft zur Aufnahme steht für eine neue Gesellschaft, die nach 1945 hier entstanden ist. Es ist eine Gesellschaft, die sich zu den kulturellen und politischen Erkenntnissen europäischer, westlicher Demokratie ausdrücklich bekennt. Und es war, ich bleibe dabei, die große historische Leistung von Konrad Adenauer, die Westbindung unseres Landes eben nicht in erster Linie militärisch, sondern zivilisatorisch und kulturell durchzusetzen. Und so wie der heutige Tag der Einheit nur aufgrund dieser Westbindung möglich geworden ist, so war dieselbe Einheit nur möglich durch die Ostpolitik, die die Moskauer und Warschauer Verträge, die Verträge mit Prag, die Anerkennung der Nachkriegsrealitäten, die Willy Brandt eingeleitet und durchgesetzt hat. Wir werden über diesen Tag hinaus nicht vergessen, welche Solidarität wir in den vergangenen 40 Jahren empfangen haben. Vor allen Dingen von den Vereinigten Staaten von Amerika, von dem Vereinigten Königreich Großbritannien und von Frankreich. Und wir werden es nicht vergessen, dass es vor allem die Reformpolitik Michail Gorbatschow zu verdanken ist, dass die Völker des Ostens in Bewegung kamen. Und ich begrüße an dieser Stelle ganz besonders den Oberbürgermeister, den Herrn Primator der Stadt Prag, unserer Partnerstadt, der uns heute die Ehre seines Besuches gibt. Heute wird ein geteiltes Land geeint. Ein geteiltes Land, das auch aus verschiedenen Kulturen in West und Ost besteht. Und hier gibt es keine Sieger und Besiegte. An diesem Tag hier in Frankfurt suchen wir sehr bewusst die leiseren Töne, die Nachdenklichkeit. Nicht aus Unsicherheit, sondern in der Gewissheit, dass diesem Tag und der Situation von vielen Menschen heute in Deutschland angemessen ist. Und dass es falsch wäre, wenn diejenigen, die beim Sehen nicht dabei waren oder nicht dabei sein konnten, sich beim Ernten besonders breit machen. Ich habe, als dieser 3. Oktober feststand, einem Leipziger Kollegen angeboten, dass wir als Stadt Frankfurt zusammen mit ihm in Leipzig ein großes Fest machen. Er hat mir zurückgeschrieben, er bitte um Verständnis, aber die Stimmung sei nicht so. Er bitte mich davon abzusehen. Ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis darüber, wie wir diesen Tag gestalten sollten. Wir sollten gemeinsam danach suchen, was wir voneinander jetzt lernen können. Wir können, denke ich, hier lernen von den friedlichen Revolutionären in Leipzig und Dresden, in Rostock und Berlin, dass der aufrechte Gang noch allemal wichtiger ist als der Gebrauch der Ellenbogen. Und unsere Freunde im östlichen Teil Deutschlands, vielleicht können sie von uns hier in Frankfurt ein wenig lernen, dass es gut für alle ist, auch mit vielen Ausländern in einer großen Stadt friedlich zusammenzuleben. Frankfurts Oberbürgermeister Volker Hauff mit einem Abriss der Geschichte der Frankfurter Paulskirche, der heutige Tag als direkte Fortsetzung der Tradition. Und nun spricht Professor Ernst Bender, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Wir sind das Volk. Sind wir das Volk? Wir sind Augenzeugen eines mit unerhörter Geschwindigkeit sich vollziehenden geschichtlichen Prozesses geworden. Und schon beginnt unsere Erinnerung zu verblassen. Erinnern wir uns daher. Die Revolution in der DDR war gewaltfrei. Sie hat in erstaunlicher Weise ohne Waffen und ohne Blutvergießen erreicht, was in anderen Ländern nur unter großen Opfern auch an Menschenleben möglich war. Daher hat man gelegentlich diese Revolution als eine sanfte Revolution bezeichnet. Aber sanft war diese Revolution nicht. Sie war radikaler in ihren Wirkungen als die in Rumänien, in Nicaragua oder auf den Philippinen oder in vielen anderen Ländern, die zu annähernd gleicher Zeit den Weg zur Demokratie gesucht und gefunden haben. Die Veränderung der politischen, verfassungsrechtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen könnte nicht radikaler sein als der Wandel, der in der DDR eingetreten ist. Dabei ist dieser Prozess noch lange nicht abgeschlossen. Unter der Oberfläche der drastisch veränderten Ordnung haben sich Restbestände des alten Regimes erhalten, in der Verwaltung, in der Justiz oder in der Wirtschaft. Und es wird Jahre dauern, bis die Lebenswirklichkeit voll der Ordnung entspricht. Und doch ist die Entwicklung in Richtung auf die freiheitliche und demokratische Ordnung des Grundgesetzes und auf die marktwirtschaftliche Ordnung unaufhaltsam. Sie wird sich als stärker erweisen als alle Bemühungen, die alten Machtpositionen zu erhalten. Die Präambel unseres Grundgesetzes in der Fassung, die ihr nun durch den Einheitsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR gegeben ist, beschreibt diese Revolution, ich zitiere die neue Fassung der Präambel: Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Nun will, so denke ich, diese Darstellung eines geschichtlichen Vorganges gewiss nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nicht die Deutschen insgesamt, sondern die Menschen in der früheren DDR waren, die den Willen zur Einheit und Freiheit Deutschlands bewahrt und in den letzten Monaten durchgesetzt haben. Im anderen Teil Deutschlands, in unserem Teil, hatten sich viele mit der Teilung nicht nur abgefunden, sondern dieser entweder als eine unausweichliche Folge des verlorenen Krieges hingenommen oder als einen deutschen Beitrag zu einer europäischen Friedensordnung sogar begrüßt. Das Volk in der DDR stürzte mit ruhiger Entschlossenheit und hohem persönlichen Einsatz ein Regime, das sich freilich überlebt hatte und selbst mit Waffengewalt nicht mehr hätte gehalten werden können. Unser Beitrag ist sehr viel bescheidener. und er liegt weniger in der Vergangenheit als in der Gegenwart und in der Zukunft. Aber er ist unentbehrlich. Er besteht darin, dass wir die Herstellung der Einheit Deutschlands bejahen, die sich aus ihr ergebende veränderte Rolle unseres Landes erkennen und die Verpflichtungen übernehmen, die hieraus folgen. Wenn dies geschieht, dann trifft die Präambel mit ihrer Aussage zu, sie ist weniger Zustandsbeschreibung oder Geschichtsdarstellung als Auftrag und Verpflichtung. Hierüber vor allem möchte ich sprechen, aber ich will dabei auch nicht vergessen, dass der Tag der deutschen Einheit, der 3. Oktober 1990, vor allem ein Tag der Freude ist. Wir brauchen uns weder zu schämen noch vor irgendjemandem dafür zu entschuldigen, dass wir Freude und Genugtuung empfinden über das Ende einer jahrzehntelangen Trennung von Menschen, die durch Sprache, Kultur, Glaubensüberzeugung und in zahllosen Fällen durch die einfachen Bande von Familie und Freundschaft zusammengehörten. Sie sind sehr lange voneinander getrennt gewesen. Viele haben den Versuch für sich, die Trennung zu überwinden, mit ihrem Leben oder mit langer Haft bezahlen müssen. Was die Teilung Deutschlands und ein zur Befriedung einfachster menschlicher Ansprüche unfähiges Regime anrichteten, haben wir bisher kaum ahnen können. Und heute wird es offenbar und die Folgen werden erst in einem langen und mühsamen Prozess überwunden werden können. Es besteht wenig Anlass zur Überheblichkeit bei denen, die aus eigenem Fleiß, aber auch aufgrund einer glücklicheren Entwicklung ihr Leben in Freiheit und in den meisten Fällen auf einer gesicherten materiellen Grundlage gestalten konnten. Es wird sich gewiss zeigen, dass die Menschen in der früheren DDR nicht weniger tüchtig, nicht weniger fleißig und beharrlich sind als ihre Landsleute im anderen Teil des Landes, wenn es gelingt, Kleinmut und Verzagtheit zu überwinden, die sich hier und da regen, dann besteht keinerlei Anlass, an dem Erfolg zu zweifeln. Dabei soll die Größe und Schwierigkeit der Aufgabe keinen Augenblick verkannt werden. Und doch. Die Erinnerung an die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland zeigt, dass sehr viel größere Aufgaben unter weitaus schwierigeren Verhältnissen eines zerstörten Landes gelöst worden sind, wie etwa und insbesondere die Eingliederung von Millionen von Heimatvertriebenen. Werden mit der gleichen Energie wie damals die Aufgaben von heute in Angriff genommen, so werden sie bewältigt werden. Meine Damen und Herren, Anlass zur Freude besteht nicht deswegen, weil Deutschland auf der Landkarte größer geworden ist. Das wäre das überholte Denken in nationalstaatlichen Kategorien, das genügend Unheil über die Menschen gebracht hat und übrigens seinen Sinn in dem Maße verliert, in dem jedenfalls in Europa nationale Grenzen zunehmend und glücklicherweise völlig irrelevant werden. Auch der Zuwachs an Menschen und an wirtschaftlichen Möglichkeiten ist nicht das Wesentliche. Für viel wichtiger halte ich den Zuwachs an neuen Wünschen, neuen Sehnsüchten, neuen Utopien, die zu entwickeln unsere gesättigte Gesellschaft sich fast schon abgewöhnt hat. Aus einem Lande, das zunächst ein nur geografischer oder politischer Begriff ist, entsteht eine Nation, wenn sie solche Sehnsüchte und auch Utopien hat. Es waren die Einwanderer nach Amerika, die die unbegrenzten Möglichkeiten des neuen Kontinents schufen, indem sie an sie glaubten und sie zum Ziele ihrer Sehnsucht machten. Der Staat Israel entstand nach dem Wort seines Gründers Theodor Herzl: Wenn ihr es wollt, ist es kein Märchen. Es ist der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und die Bereitschaft, sie zu erproben, die solche neuen Realitäten schafft. In dieser Hinsicht, meine Damen und Herren, sind wir alle reicher geworden. Mit uns Und unter uns leben Menschen, die noch Träume, ja Utopien haben. Und es ist ungerecht und überheblich, wenn wir dies aus unserer gesicherten Position und unserer angelernten Selbstsicherheit damit verächtlich machen, es ginge etwa nur um wirtschaftliche Begehrlichkeiten. Schon die ersten Monate nach der Herstellung der Währungsunion haben jedermann in der bisherigen DDR gezeigt, dass der Weg zu einer gesicherten materiellen Existenz langsam und dass er mühsam ist. Und für uns besteht heute die vordringliche Aufgabe, Hoffnung und Träume, die sich nun an den Realitäten messen müssen, nicht zu enttäuschen, sondern sie durch praktische Hilfe zu ermutigen. Dabei hilft es auch, wenn wirklichkeitsfremde Illusionen, die es auch geben mag, einer nüchternen und kritischen Betrachtung weichen. Dabei sollte aber der Glaube an die Möglichkeit der Utopie nicht verloren gehen. Wir werden nicht nur nach der Bereitschaft zu praktischer Hilfe beurteilt werden, die auch Opfer einschließen mag, sondern auch danach, wie viel uns die in unserer Verfassung beschriebenen Ideale und Wertvorstellungen in der Wirklichkeit bedeuten. Dies nützt auch uns, weil vielen von uns diese Ideale und Wertvorstellungen so selbstverständlich geworden sind, dass wir ihrer kaum noch gewahr werden. Indem wir nun nach ihnen gefragt werden, können sie uns wieder bewusst werden. Was den Kern dieser Wertvorstellung ausmacht, ist niemals besser umrissen worden, als im Herbst 1989 auf den Straßen und Plätzen von Leipzig und Berlin und an vielen anderen Orten in der DDR. Es sind vor allem drei knappe Aussagen, die von Unbekannten formuliert und von Tausenden, dann von Zehntausenden, dann von Hunderttausenden wiederholt worden sind, die Eckdaten auch unseres freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaates ausmachen. Wir sind das Volk. Wir sind ein Volk und keine Gewalt. Wir sind das Volk. Das gilt für uns alle. Es gilt für jeden Einzelnen von uns. Nach der Verfassung und in der politischen Wirklichkeit geht die Staatsgewalt vom Volke aus. Deswegen legt der Einigungsvertrag zu Recht dem im Dezember zu wählenden Deutschen Bundestag und dem Bundesrat die Überlegung nahe, dass in näherer Zukunft geprüft werden möge, ob dem fortbestehenden Artikel 146 des Grundgesetzes entsprechend die Verfassung auf der Grundlage des Grundgesetzes fortentwickelt und möglicherweise neuen Bedürfnissen angepasst werden soll und ob über das Ergebnis das ganze Volk frei entscheiden soll. Die guten Erfahrungen, die wir mit dem Grundgesetz gemacht haben, werden dabei nach meiner Überzeugung sicherstellen, dass keine der bewährten Regelungen leichtfertig aufgegeben oder nur modischen Strömungen entgegengekommen wird. Ohnehin kann ja das Grundgesetz mit den erforderlichen qualifizierten Mehrheiten stets geändert werden, wenn sich hierfür ein Bedürfnis ergibt. Und das ist in 40 Jahren immerhin 35 Mal geschehen. Das wird künftig auch nicht anders sein. Entscheidend ist aber, dass vor allem die Menschen aus der bisherigen DDR die Möglichkeit haben, mit ihren Vorschlägen bei uns ernst genommen zu werden. Hierauf, so meine ich, haben sie einen Anspruch. Hierüber muss gesprochen werden. Ich sage als meine Meinung, dass es nach meiner Auffassung auch etwa in den Entwürfen des Runden Tisches nur wenige Anregungen gibt, von denen ich glaube, dass wir ihnen mit wirklichem Gewinn folgen können. Aber hierüber wollen wir sprechen und auch streiten. Stellen sich nach sorgfältiger Prüfung solche Anregungen als Verbesserungen heraus, dann sollten sie auch akzeptiert werden. Erweisen sie sich als nicht hinreichend begründet, dann bedeutet das, dass bisher gültige Regelungen nicht nur deswegen bestehen bleiben, weil sie nun einmal so sind, wie sie sind, sondern weil sie sich auch nach Prüfung als die richtigen Antworten auf die Fragen auch unserer Zeit erwiesen haben. Besteht die Bereitschaft zu einer ernsthaften Prüfung, so haben wir nichts zu verlieren. Gewonnen würde die bei Verabschiedung des Grundgesetzes nicht gegebene Möglichkeit für die Bürger, sich zu unserem Grundgesetz als ihrer Verfassung zu bekennen und sie auch innerlich zu bejahen. Es wird nie wieder eine solche historische Stunde geben, in der die Verfassung so zum Grundgesetz aller unserer Bürger werden kann. Wir sollten deshalb diese Chance nutzen. Noch einmal, wir sind das Volk. Dies ist ein Staat freier Bürger. Das bedeutet, in der veränderten politischen Rolle, welche die Bundesrepublik Deutschland künftig zu übernehmen hat, der Staat ist mehr als ein gigantisches, oftmals ja kaum noch überschaubares Serviceunternehmen. Der Staat ist nicht nur ein Unternehmen, das die finanziellen Beiträge seiner Bürger in Dienstleistung und soziale Sicherung umsetzt. Andererseits ist der Staat auch kein Heiligtum. Er ist nüchternes Menschenwerk mit Mängeln und Unzulänglichkeiten. Es liegt an jedem einzelnen Bürger, ob diese hingenommen oder ob sie im Laufe eines allmählichen Prozesses friedlichen Wandels behoben werden. Da der Staat keine überhöhte Idee, sondern die Heimstatt aller seiner Bürger ist, ergeben sich für den Einzelnen nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Er soll nicht lediglich im Verteilungskampf möglichst viele Vorteile für sich selbst und für seine soziale Gruppe herausholen, sondern er soll auch an der Verantwortung für das Ganze teilnehmen. Es mag schon sein, dass die Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Probleme im anderen Teil Deutschlands härtere Fragen stellt, als die offizielle Politik bisher wahrnehmen oder zugeben will. Wenn dies geschieht, dann wird an uns die ganz einfache Frage gestellt, was man mit den Tugenden der Solidarität oder auch der Nächstenliebe umschreiben kann. Beiden ist gemeinsam, dass sie nicht so sehr nach der Mechanik des vom Staat eingerichteten Sozial- oder Wirtschaftssystems fragen, sondern nach dem Maß der Bereitschaft jedes Einzelnen, sich für seinen Mitbürger verantwortlich zu fühlen und übrigens auch für die Hilfesuchenden einer kleiner werdenden und in vielen Regionen in Armut und Not lebenden Welt. Die Zeit ist vorbei, in der sich Deutschland nur mit seinen eigenen Sorgen, dem Wiederaufbau des zerstörten Landes und nach erfolgreichem Abschluss dieser Phase mit der Mehrung und Sicherung seines Wohlstandes beschäftigen konnte. Auch ohne überlebte Weltmachtträume werden die zentrale Lage unseres Landes und seine wirtschaftliche, auch seine politische Macht als eines der wichtigsten Länder des zusammenwachsenden Europas es ihm künftig nicht mehr erlauben, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. Wir sind ein Volk. Ich denke, dass dieser einfache Satz den meisten von uns besser liegen wird als der Ruf nach Deutschland, einig, Vaterland. Dieser Ruf der Demonstranten sollte die nach dem offiziellen Staatsverständnis der DDR eingegangene Verpflichtung einfordern. Es war ja ein Satz aus der dortigen Nationalhymne. Und so hatte es einen guten Sinn, in einer historischen Situation des Umbruchs ihn zu gebrauchen. Und in der Dramatik großer Stunden sind sicherlich auch einmal pathetische Formulierungen erlaubt. Aber wir tun uns schwer, nach dem schlimmen Missbrauch der Gefühle in der Zeit des Nationalsozialismus erneut unter dem neuen Unrechtsregime der SED unbefangen von unserem Lande zu reden. Es ist leichter, die durch vielfältige Bande bekräftigte Verbundenheit der Menschen in beiden Teilen Deutschlands und ihren natürlichen Wunsch zu verstehen und auszudrücken, zusammen in einem Gemeinwesen mit gleichen Rechten und Pflichten zu leben. Und doch, wir sind Bürger dieses Landes, das Deutschland heißt, und wir sollten nicht der Antwort auf die Frage ausweichen, was dieses bedeutet. Einem Land und einem Volk zuzugehören, ist kein Verdienst, sondern Zufall. Wir haben gelernt, oder wir müssen es noch besser lernen, dass das Anderssein anderer Völker sich aus ihrer Geschichte, ihrer Kultur oder Religion, auch aus geografischen oder klimatischen Gegebenheiten ergibt. Es gibt ihnen weder einen höheren noch einen geringeren Wert, als wir unserem eigenen Lande zumessen. Andersartigkeit kann auch für uns eine Bereicherung darstellen, wenn die Unterschiede gesehen und auch respektiert werden. Zugleich aber das alle verbindende Element des Menschlichen anerkannt und über alle Unterschiede gestellt wird. Wenn dies geschieht, so dürfen wir wie jedes andere Volk die überlieferte Lebensweise des eigenen Volkes schätzen, ja auch das Land lieben, das unsere Heimat ist. Ich bin froh, dass dazu jetzt wieder meine Heimatstadt Berlin auch in seinem östlichen Teil gehört, in dem ich geboren und über Jahre aufgewachsen ist, bin. Ebenso die mir aus der Kindheit wohlvertrauten Dörfer der Mark Brandenburg und viele andere Regionen, die wir jetzt wieder besuchen und wiedersehen oder auch neu entdecken können. Umgekehrt werden die Menschen aus dem östlichen Teil Deutschlands zu uns kommen und ohne Probleme hier leben, wenn sie es auf Zeit oder auf Dauer wünschen. Und es ist nur natürlich, dass das Grundrecht der Freizügigkeit heute wieder von Frankfurt am Main bis nach Frankfurt an der Oder gilt. Wir sollten dabei sehen und wir müssen bedenken, dass sich bei den Nachbarvölkern, vor allem im Osten, auch alte Sorgen und Ängste wieder regen. Zu schlimm waren die Erfahrungen einer Zeit, die 50 Jahre zurückliegt, aber über Generationen im Gedächtnis vieler bleiben wird. Ebenso wichtig wie die Aufgabe der deutschen Politik, solche Befürchtungen durch ihre Staatspraxis zu widerlegen, ist die Aufgabe jedes Einzelnen von uns, falsche Töne zu vermeiden und Vertrauen zu wecken. Dabei brauchen wir nicht unsere Zugehörigkeit zu diesem Lande zu leugnen oder zu vergessen. Es war kurz nach dem Ende des mörderischen Krieges, als der Dichter Rudolf Hagelstange dies so formuliert hat, ich zitiere ihn: Vergaß ich zu sagen, dass ihr gute Deutsche sein sollt? Nun, ihr hättet schlecht zugehört, wenn es euch nicht aufgegangen wäre, dass mir ein guter Deutscher sein heißt, nüchtern sein, weltoffen, mutig und frei. Ein Vaterland, in dem nicht Raum für solche Tugenden und Rechte wäre, könnte von Burgund bis Galizien, von Belt bis in die Po-Ebene reichen. Ich möchte nicht sein Bürger sein. Ein sicheres Recht, Furchtlosigkeit und Duldsamkeit und wahre Freiheit müssen die Eckpfeiler eines Deutschland von morgen sein. Ich finde, dass damit überzeugend bezeichnet ist, was in unserer Zeit die Zugehörigkeit zum deutschen Volke bedeutet. Es gibt eine andere bedenkenswerte Aussage, die ich in der 1849 im Verlag der Schmerderschen Buchhandlung zu Frankfurt am Main erschienenen Publikation von autografierten Denkblättern der Mitglieder des Ersten Deutschen Reichstages gefunden habe, die 1980 in einer Neuausgabe von Wilfried Fiedler erneut veröffentlicht worden ist. Es handelt sich um handschriftliche Selbstzeugnisse der Mitglieder der Paulskirchenversammlung. Sie hat genau 100 Jahre vor dem Grundgesetz den ersten Versuch einer freiheitlichen und rechtsstaatlichen deutschen Verfassung unternommen. Man nimmt übrigens an, dass die meisten dieser Eintragungen hier am Orte in der Paulskirche vorgenommen worden sind. Und so ist die Paulskirche neben dem Berliner Reichstag wie kaum eine andere Stätte der rechte Ort, den Tag der deutschen Einheit zu begehen. So mag es zulässig sein, an die damaligen Arbeiten an der Verfassung zu erinnern. Ich bringe nur eine aus diesem Buch. Der Abgeordnete Dr. Karl Liebelt trug damals ein, ich zitiere ihn: Die Freiheit eines Volkes bedingt die eines anderen und es ist keine wirkliche und dauernde Freiheit möglich, solange im politischen Verbande freier Völker ein unfreies und geknechtetes Volk sich vorfindet. Bemerkenswert an dieser Aussage ist, dass dieser Satz von dem Abgeordneten des Wahlkreises Posen stammt, also einem zwischen Polen und Deutschland lange umkämpften Gebiet. Fiedler hebt das anklingende Verständnis von einem völkerüberspannenden europäischen Freiheitsstatus zu Recht hervor. Und auch damit wird präzise die Aufgabe bezeichnet, die sich dem deutschen Volke heute stellt. Und schließlich keine Gewalt. Auch das gehört zu den Aussagen der Revolution, die friedlicher als jede andere war. Und es ist auch bei uns nicht so selbstverständlich, dass es nicht erwähnt werden sollte. Die Lehre, die wir aus den Vorgängen des vergangenen Herbstes ziehen können, besteht darin, dass sich richtige Ideen und elementare Interessen umso eher durchsetzen lassen, je mehr sie auf die Anwendung von Gewalt verzichten. Die Rechtsordnung, auch das staatliche Gewaltmonopol, gehören in einem freiheitlichen Rechtsstaat zu den wichtigsten Instrumenten, um zu verhindern, dass sich der Stärkere oder Rücksichtslosere zur Geltung bringt und der Schwache dann auf der Strecke bleibt. Missbraucht der Staat seine Macht, so kann er mit den Mitteln des Rechts zur Rechenschaft gezogen werden. Über solche einfachen Selbstverständlichkeiten hinaus geht der Ruf der Revolution auch an die Bürger selbst, in ihrem Verhältnis zueinander, also an uns. Wir leben nicht in einer konfliktfreien Gesellschaft. Meinungsverschiedenheiten und Interessengegensätze sind unvermeidlich. Die Auseinandersetzung über sie ist das der freiheitlichen Demokratie angemessene Mittel, in einem Prozess der Diskussion, auch des Streites, wenigstens annähernd zu einer Lösung zu gelangen, die einen Ausgleich bewirkt und die Versöhnung der Gegensätze anstrebt. Das gelingt nicht immer, aber das ist die ständige Zielsetzung. Es wird nur erreicht, wenn sich nicht die individuelle gesellschaftliche oder wirtschaftliche Machtposition durchsetzt, sondern diejenige, die dem Ideal der Gerechtigkeit am ehesten entspricht. Auch über die vielfältigen und komplizierten Fragen, die mit der Herstellung der staatlichen Einheit aufgeworfen sind, bestehen Meinungsverschiedenheiten, auch Interessengegensätze. Und hierauf muss die Politik antworten. Die Parteien ringen um die Zustimmung der Wähler, die in wenigen Wochen den künftigen Kurs bestimmen werden. Es ist nicht erstaunlich und nur natürlich, dass hierbei auch Schärfe und Polemik entsteht. Ich finde auch, dass dies in einer wichtigen Auseinandersetzung nicht tragisch genommen werden sollte. Keine Gewalt bedeutet aber in diesem Zusammenhang, dass über der Vielfalt der Meinung die gemeinsame Zielsetzung nicht verloren geht. Es wird noch lange dauern, bis die Folgen einer langen Zeit des Unrechts in der früheren DDR beseitigt sind. Der Missbrauch von Stasi-Akten gehört ebenso wie ihre Unterdrückung zu den Waffen, die ähnlich wie die Anwendung physischer Gewalt Verletzungen zufügen können. Hier gibt es viele alte Wunden und sie heilen nicht, wenn ihnen immer neue hinzugefügt werden. Meine Damen und Herren, die Einheit Deutschlands ist noch nicht vollendet. Der 3. Oktober 1990 markiert den Tag, an dem ihre äußeren und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind. Darüber sind wir froh. Wir heißen die Mitbürger aus dem anderen Teile Deutschlands mit herzlicher Freude bei uns willkommen. Sie gehören zu Ihnen, zu uns, und wir können zusammen an die Aufgaben gehen, die vor uns stehen. Die Einheit Deutschlands ist nach außen vollendet. Sie im Innern herzustellen, bleibt eine große Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, die nicht in Festveranstaltungen, sondern in unser aller künftigem Alltag erfüllt wird. Das war Professor Ernst Bender, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, über die künftige Rolle des Vereinten Deutschlands. Nächster Redner wird sein Alfred Grosser, französischer Publizist und übrigens auch Träger der Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main. Er tritt jetzt ans Rednerpult. Alfred Grosser. Liebe Anwesenden, darf ich zuerst ein persönliches Wort sagen. Es war für mich nicht nur eine Ehre, vom Oberbürgermeister meiner Heimatstadt aus meinem Heimatland Frankreich eingeladen zu werden, sondern es ist auch eine große Genugtuung zu sehen, nach 45 Jahren, dass es sich gelohnt hat, nach dem Krieg doch von einigen sehr kritisiert zu werden, die auch emigriert waren, weil man daran geglaubt hat, dass man eine deutsche Demokratie aufbauen könnte. Nicht im tragischen Sinn der Johannespassion, aber es ist vollbracht. Wir haben, glaube ich, heute für ein gesamtes Deutschland das Recht und die Freiheit. Und es ist auch, weil nach dem Kriege Männer und Frauen von draußen nicht so gehandelt haben wie die Siegermächte von 1919, dass es so hat gehen können. Niemand hatte vorausgesehen, was da kommen konnte. Niemand. Denn alles, was von der Sowjetunion gegeben worden ist, sah völlig unmöglich aus davor. Noch vor wenigen Monaten, auch nach dem 9. November, wer hätte geglaubt, dass im Gegensatz zu allem, was gesagt wurde, der letzte Akt der DDR sein würde, mit der Sowjetunion auszumachen, sie verließ den Warschauer Pakt, um in die NATO einzutreten. Die Analyse war richtig, der Schluss war falsch. Viele von uns hatten gesagt, es kann in der DDR viel weniger liberalisiert werden als in Polen und Ungarn und Tschechoslowakei. Weil ja, wenn es ganz liberal wird in diesen drei Ländern, die Nation bleibt. Die Polen bleiben Polen, die Tschechen bleiben Tschechen. Die DDR, das ist nur eine Partei und ein System. Also wird sie zusammenbrechen. Das war eine richtige Analyse. Falscher Schluss. Also kann es die Sowjetunion nicht zulassen. Sie hat es zugelassen, nicht nur aus Freundlichkeit, sondern weil Michail Gorbatschow vorgezogen hat, zu versuchen, die Wirtschaft zu retten als das Imperium. Und heute sehen wir im Rückblick, was gelaufen ist. Es ist friedlich gelaufen, aber bitte denken wir daran, dass zum Beispiel Pater Populiescu zuerst gestorben ist. Und dass zum Beispiel Solidarność leiblich dafür gelitten hat, damit andere auch frei würden. Und wenn zu sehr davon gesprochen wird, wie friedlich es gegangen ist, auch weil Honeckers schießende Hand von Gorbatschow zurückgehalten worden ist, so denke ich an die Nationalhymne der Elfenbeinküste, in der es heißt, dass man friedlich zur Unabhängigkeit gekommen ist, was die Algerier unwahrscheinlich irritiert hat, weil sie sagten, wenn wir nicht geblutet hätten, wärt ihr nicht friedlich zur Unabhängigkeit gekommen. Es ist also die gesamte osteuropäische Welt, die dafür gelitten hat, dass alle frei werden. Und was die Politik der deutschen Politiker betrifft, so wollte ich sagen, im Sinne des Oberbürgermeisters, es hat die Ostpolitik gegeben und es hat Adenauer gegeben. Aber nun, dass mein Vorredner gesprochen hat, möchte ich hinzufügen, die Ostpolitik hat unwahrscheinlich viel erlaubt. Manchmal ist man vielleicht zu weit gegangen in der Idee, dass drüben endgültig alles sei. Aber wenn man nicht von der Anerkennung des anderen Staates ausgegangen wäre, so hätte es die menschlichen Verbindungen der Öffnung nicht gegeben, die eben erlaubt haben, dass heute alles friedlich vor sich geht in der Einverleibung. Und Adenauer hat Recht behalten, obwohl er in seiner Zeit Unrecht hatte, zu sagen, europäische Einigung sei der Weg zur Einheit. Das war es damals nicht. Es ist nur auf die Dauer so gegangen, dank des Zusammenbruchs der Sowjetunion, dass man dazugekommen ist, die europäische Einheit als Hilfe zu haben, um zur Einheit zu gelangen. Und der enorme Verdienst, wie der Oberbürgermeister es vorhin gesagt hat, von Adenauers Politik ist, dass die westliche Unterstützung da gewesen ist, ich möchte sagen, teilweise zu meinem Erstaunen. Am 23. Oktober 1954 hat man in Paris unterzeichnet unter den drei Westmächten und Deutschland. Die Unterzeichnerstaaten werden zusammenwirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen. Ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische Verfassung ähnlich wie die Bundesrepublik besitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert ist. So ist es nach langen Jahren gekommen. Und ich habe nicht nur die Irrtümer anderer gemacht, sondern auch einen anderen. Ich habe jahrelang in der Bundesrepublik gesagt, das unterschreibt Frankreich nur, weil die Vereinigung unmöglich ist. Wartet mal, bis sie kommt. Man hat gewartet und die Unterstützung ist von allen Seiten gegeben worden. Und die Dankworte, die ausgesprochen worden sind, und auch die Symbole. Als Walter Momper gestern die drei Mächte in Berlin, den Berlin dankte, so war das besser als einige Töne, die man in den letzten Monaten in Berlin hören konnte. Die Mohren hatten ihre Schuld der Verteidigung getan, die Mohren durften gehen. Die Freiheitsglocke hat in Berlin geläutet, Symbol der Freiheit und der amerikanischen Unterstützung, woher ja die Freiheitsglocke kam. Und dazu kommt das schöne Wort von heute Morgen des Bundespräsidenten an Jacques Delors und den Applaus für Jacques Delors in Berlin, weil ja die Gemeinschaft da viel geholfen hat. Dies bringt uns aber zu einer ersten Schwierigkeit. Die Doppeldeutigkeit des Europabegriffes heute. Und das kommt in fast allen Reden in der Bundesrepublik heute zum Ausdruck am Tag der Vereinigung. Richard von Weizsäcker hat gesagt, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. Ich möchte beide Punkte kurz erwähnen. Was heißt in einem vereinten Europa? Das heißt zuerst einmal der Artikel 10 des Einheitsvertrages. Das heißt das Fortbewahren, das Hinzulangen zur europäischen Gemeinschaft der heutigen noch gestern DDR. Und es ist sehr schön, dass gerade in dem Augenblick, wo ich Artikel 10 vorlese, der Präsident des Europaparlaments ankommt, rechts. Der Artikel 10, der sagt, dass Rechtsakte der europäischen Gemeinschaften, deren Umsetzung oder Ausführung in die Zuständigkeit der Länder fällt, sind von diesen durch landesrechtliche Vorschriften umzusetzen oder auszuführen. Das gilt für die 5 neuen Länder aus der DDR. Nun ist nicht immer klar, ob für viele Menschen in Deutschland nicht dieses Europa etwas überflüssig geworden ist mit dem sogenannten gemeinsamen Haus. Die Antwort ist, dass dies nicht der Fall ist. Und die Formel sollte überdacht werden, die am 18. September in München von Helmut Kohl und François Mitterrand unterschrieben worden ist. Unser Ziel ist die Europäische Union als festes Fundament der Einigung ganz Europa. Das ist auch die Formel von Jacques Delors. Es geht darum, die Gemeinschaft als Gemeinschaft zu vertiefen und langsam dazu zu kommen, dass andere hinzustoßen können, mit denen die Grenzen so offen sein können, wie sie mögen. Aber es ist nicht dasselbe wie die Gemeinschaft. Das ist ein Risiko der Einigung, denn die Bürger der DDR haben auch nicht die geringste Ahnung von dem, was auf der europäischen Ebene schon geleistet worden ist. Denn alle sagen, die Bundesrepublik sei gestern souverän geworden. Das stimmt ja gar nicht. Die Bundesrepublik ist genauso wenig souverän geworden, wie Frankreich souverän ist. Wir haben schon eine ganze Reihe unserer Souveränität an Europa abgegeben. Nur will Frankreich die Bundesrepublik nicht daran erinnern, weil Frankreich das nicht gerne wahrnimmt für sich selbst. Aber wir haben ja in Wirklichkeit Gesetzgeber in Brüssel. Unsere Parlamente heißen gut, müssen gut heißen, was ihnen vorgelegt wird. Die Gefahr ist, dass die Bürger der DDR, der gestrigen DDR, viele Bürger der Bundesrepublik dazu bekehren, an die Gemeinschaft nicht mehr zu glauben. Wozu die Bürger der Bundesrepublik ihre Landsleute in der gestrigen DDR bekehren sollten, an den Wert der Gemeinschaft zu glauben. Der Politologe und Publizist Alfred Grosser beim Festakt zur Wiedervereinigung in der Paulskirche am 3. Oktober 1990. Sie hörten einen Mitschnitt in Auszügen. Es sprachen außerdem Frankfurts Oberbürgermeister Volker Hauff und der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Ernst Bender. Reporter war Holger Senzel.